Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 43. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Besonders aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht noch erinnern, dass uns zu Beginn dieses zweiten Buches, dessen Ende wir nun allmählich erreichen, die Frage umtrieb, wie es wohl gekommen sein mag, dass Friedell von der Barocke in weiblicher Form sprach, respektive schrieb. Mein heutiger Sendungsgast, Peter Michael Braunwart, konnte uns damals aus banger Ungewissheit erlösen. Für weniger aufmerksame, aber gutwillig Interessierte, sowie seitdem neu hinzugekommene nachzuhören in den Sendungen 32 und 33 auf dem Website der Sendereihe unter nonanet-friedell. Rechnerisch buchstabiert no-na-mal-net-durch-friedell. Geholfen hat ihm dabei die Textdatenbank Austrian Academy Corpus, der löblichen Akademie der Wissenschaften, deren Mitarbeiter er ist. Im Interview wird dieses höchst bemerkenswerte Projekt zwar kurz erwähnt, aber eben leider nur am Rande gestreift. Als Nachtmensch laufe ich naturgemäß erst gegen Sonnenuntergang zu voller Form auf und war daher beim morgendlichen Termin noch leicht geschwächt und außerstande, im rechten Moment nachzufragen. Wer sich näher informieren möchte, sei daher einmal mehr ans Internet, genauer an die Adresse www.aac.ac.at verwiesen. Friedell würde mir übrigens verzeihen. Oder zumindest Verständnis haben müssen. War er doch, als er wegen eines Gerichtstermins ungewohnt zeitig das Haus verlassen musste, höchst erstaunt, nicht wenige Menschen auf der Straße anzutreffen und wusste sich deren Anwesenheit nur so zu erklären, dass es sich wohl samt und sonders um geladene Zeugen handeln müsse, die wie er unterwegs zu ihren Verhandlungen seien. Womit ich mich als in Friedells Sinn wenigstens teilrehabilitiert betrachten und das Wort abendlich beschwingten Herzens, die Sendung wird wie meist zu nächtlicher Stunde vorproduziert, an den bewundernswerten Morgenmenschen Peter Michael Braunwart weiterreichen darf. Unsittliche Pflanzen. Der fruchtbarste Naturforscher dieses Zeitraums ist der Schwede Carl von Linné, der ein komplettes Systema Naturae entwarf. Sein Hauptverdienst besteht darin, dass er die binäre Nomenklatur streng durchführte, indem er sämtliche Pflanzen und Tiere mit je zwei lateinischen Namen bezeichnete, von denen der erste die Gattung, der zweite die Art angab. So heißen zum Beispiel Hund, Wolf und Fuchs Canis familiaris, Canis lupus und Canis vulpes. Gurke und Melone, Cucumis sativus und Cucumis melo. Den Namen fügte er vorzüglich klare und knappe Diagnosen bei. Auch die Minerale beschrieb er nach ihrer äußeren Gestalt und inneren Struktur, ihrem Härtegrad und optischen Verhalten. Die Flora, auch der Ausdruck stammt von ihm, gliederte er in zwitterblütige Pflanzen, an denen er die Zahl, Länge und Anordnung der Staubfäden zur weiteren Klassifizierung benützte, in getrenntgeschlechtige, bei denen er unterschied, ob sich die männlichen und weiblichen Blüten auf derselben Pflanze, auf verschiedenen Pflanzen oder mit Zwitterblüten gemischt vorfanden, und in Kryptogamia oder verborgenblütige, worunter er solche verstand, deren Blüten und Früchte ihrer Kleinheit wegen nicht deutlich wahrgenommen werden können. Diese Einteilungsmethode hat ihm wegen ihres schlüpfrigen Charakters viele Angriffe zugezogen. Man fand es höchst anstößig, dass hier von Pflanzen geredet wurde, auf denen mehrere Staubgefäße mit einem gemeinsamen Fruchtknoten im Konkubinat lebten und erklärte die Annahme so skandalöser Zustände für eine Verleumdung nicht nur der Blumen, sondern auch Gottes, der nie eine solche abscheuliche Unzucht zulassen würde. Ein so unkeusches System, schrieb ein Petersburger Botaniker, dürfe der studierenden Jugend nicht mitgeteilt werden. Großes Befremden erregte Linné auch, als er den Menschen zusammen mit den Affen in die Gruppe der Primaten versetzte. Im Übrigen aber war er durchaus nicht darwinistisch orientiert, sondern bekannte sich zum Standpunkt der biblischen Schöpfungsgeschichte. Mit dem Satz «Tot numeramus species quod creavit ab initio infinitum ens». Erwachender Natursinn. Der Hauptsitz des aufgeklärten und praktischen, naturwissenschaftlich fundierten und liberal gerichteten Denkens war schon damals England. Von dort nahm die hochbedeutsame Institution der Freimaurerorden ihren Ausgang. 1717 gründeten die Freemasons ihre erste Großloge. Ihr Name knüpfte an die Tatsache an, dass sie aus gewerkschaftlichen Verbindungen hervorgegangen waren. Ihr ideales Ziel war die Aufrichtung des salomonischen Tempels der allgemeinen Duldung und tätigen Menschenliebe. Ferner ist England, was noch viel wichtiger ist, das Geburtsland des modernen Naturgefühls. Im Jahre 1728 entwarf Langley in seinen neuen Grundsätzen der Gartenkunst das erste Programm des englischen Gartens. Er wendet sich darin aufs Entschiedenste gegen die geometrische Parktradition von Versailles, die die Natur verkrüppelt und entseelt hatte, und will überhaupt keine geraden Baumreihen mehr dulden, sondern nur irreguläre Anlagen. Wild wachsende Sträucher, kleine Waldpartien, Hopfenanpflanzungen, Viehweiden, Felsen und Abgründe. Alles dieses soll aber, und hierin spricht sich noch immer echtes Rokoko-Gefühl aus, künstlich erzeugt werden. Hirsche und Rehe in Einhegungen sollen freies Naturleben, eingebaute Ruinen, ja sogar auf Leinwand gemalte Berge sollen Wildromantik vortäuschen. Es herrscht noch immer, wenn auch mit verändertem Vorzeichen, das Barockprinzip, aus der Natur eine Theaterdekoration zu machen. Diese Ideen wurden zum Teil von William Kent in seinen Fermes Orme verwirklicht. Montesquieu, der erste große Anglomane in Frankreich, verwandelte zu Anfang der 30er Jahre, nach seiner Rückkehr aus England, den Park seines Stammschlosses in einen englischen Garten. Für den erwachenden Natursinn zeugen auch die damals beliebten Bals Champêtres und die sogenannten Wirtschaften, bei denen vornehme Damen und Herren sich als Weinschenker, Bauern, Jäger und Fischer kostümierten und einfaches Landleben spielten. Man findet Freude am Schlittenfahren und Klopstock besingt den Eislauf. Im Sommer gewöhnen sich die eleganten Damen an den breiten, strohernen Schäferhut. Es handelt sich vorläufig erst um ein Kokettieren mit der Natur und im Wesentlichen ist es trotz Bergprospekten und Ruinenkultus noch nicht die romantische Natur, die man meint, sondern die idyllische, gastliche, rührende, die Lämmer-, Bächlein- und Wiesennatur, die sich sanft zu den Füßen des Menschen schmiegt. Das höchste Lob, das jene Zeit einer Naturszenerie zu spenden weiß, ist die Bezeichnung angenehm. Zudem ist die Auffassung noch stark vom wolfischen Rationalismus und Utilitarismus durchsetzt. Man liebt die ländliche Natur vor allem als Spenderin schmackhafter Gemüse, nahrhafter Milch und frischer Eier. Das Hochgebirge ist verhasst. Samuel Johnson nennt noch 1755 in seinem Dictionary, den die Engländer als ein Weltwunder anstaunten, die Berge krankhafte Auswüchse und unnatürliche Geschwülste der Erdoberfläche und schrieb nach seiner Reise in die schottischen Hochlande, ein an blühende Triften und wogende Kornfelder gewöhntes Auge wird durch diesen weiten Bereich hoffnungsloser Unfruchtbarkeit zurückgeschreckt. Mit Behagen vermag eben der Blick nur auf Gegenden zu ruhen, die Brot und Butter liefern. Die Hochlande sind unfruchtbar, also können sie nicht schön sein. Auch Hallers Gedicht »Die Alpen«, das ungeheure Sensation machte, bringt mit Anschaulichkeit nur die menschliche Staffage der schweizerischen Landschaft dazu, noch moralisierend und politisierend. Bibel und Hauptbuch. Um jene Zeit ist der moderne Engländer bereits fix und fertig. In seiner Mischung aus Spleen, Cant und Business, seiner Weltklugheit und Nüchternheit, die hier und da gepfeffert durch fixe Ideen, Tiefe durch Gründlichkeit und Bedeutung durch Klarheit ersetzt. Didaktisch, idiosynkratisch und pharisäisch und ebenso fromm wie geschäftstüchtig. Er glaubt an den Feiertagen an Gott und die Ewigkeit und während der Woche an die Physik und den Börsenbericht. Und beide Male mit der gleichen Inbrunst. Am Sonntag ist die Bibel sein Hauptbuch und am Wochentag ist das Hauptbuch seine Bibel. Nach dem Tode der Königin Anna war die Krone an den Kurfürsten von Hannover gefallen, wodurch abermals eine Personalunion zwischen England und einer Kontinentalmacht entstand. Georg I., geistig ebenso unbedeutend wie seine drei Namensvettern, die ihm folgten, beherrschte nicht einmal die Landessprache und verständigte sich mit seinen Beamten im Küchenlatein, so dass er nicht imstande war, einem Ministerrat beizuwohnen. Sein Premierminister war Robert Walpole, der schon vorher für die hannoverische Sukzession sehr wirksam tätig gewesen war und ihm die Mehrheit im Unterhause durch ein kunstgerechtes Bestechungssystem dauernd sicherte. Das Korruptionswesen jener Zeit ist in John Gays Beggar's Opera satirisch verewigt worden, die zugleich eine Parodie auf die damalige italienische Modeoper darstellte. Aber als bei der Premiere ein Couplet über Bestechungen nach demonstrativem Applaus wiederholt wurde, hatte Walpole Geist genug, eine zweite Repetition zu verlangen, was ihm selber den Beifall des ganzen Hauses eintrug. Im Parlament, in dessen Händen die Leitung der gesamten auswärtigen Politik übergegangen war, stützte er sich auf die Whigs. Er behauptete seine Stellung auch unter Georg II. The Comfort. Während dessen Regierung fand ein außerordentliches Ereignis statt, vielleicht das folgenschwerste der ganzen englischen Geschichte. Robert Clive begründete die britische Herrschaft in Ostindien. Ein unerschöpflicher Strom von Reis und Zucker, Spezereien und Pflanzenölen ergoss sich über England. Bis zu Clives Auftreten, sagt Macaulay, waren die Engländer bloße Hausierer gewesen. Die Jagd nach dem Geld begann. Das kleine, genügsame, exklusive Inselvolk wurde mit einem Schlage ein Volk von Welthändlern, Kauffahrern und Riesenspekulanten. Aus Indien kamen die Nabobs, die ihre dort errafften Reichtümer parvenühaft zur Schau trugen und eine neue Gesellschaftsklasse von ebenso verachteten wie beneideten Self-Made-Men bildeten. Die Merkantilisierung des ganzen öffentlichen Lebens machte reißende Fortschritte. Es beginnt der Handel aufgrund von Warenproben und es entwickelt sich das Verlagswesen, organisiert von Geldmännern, die die Arbeitsprodukte des Handwerks bloß vertreiben, indem sie sich sie durch Vorschüsse zu niedrigen Preisen sichern. Und dies sind in der Tat die beiden typisch modernen Wirtschaftsformen. Zugleich erzeugt der üppige Zufluss des Bargeldes den Komfort, der ebenfalls ein der bisherigen Neuzeit unbekannter Begriff ist. Die Entstehungsgeschichte dieses Wortes ist charakteristisch. Es heißt ursprünglich im Englischen so viel wie Trost, Ermutigung und gewinnt erst jetzt die Bedeutung von Behagen, Wohlbefinden, Bequemlichkeit, in der es ins Deutsche übergegangen ist. Für den Engländer liegt eben tatsächlich die höchste Tröstung und Ermutigung, die letzte Legitimation seiner Existenz darin, dass es ihm wohl ergeht. Der calvinistische Geistliche Richard Baxter, der zur Zeit der Restauration und der Wilhelminischen Revolution in England lebte, sagte in seinem christlichen Leitfaden: Für Gott dürft ihr arbeiten, um reich zu sein. Geschäftserfolg gilt als Beweis der Erwählung. Dies ist seine und die allgemein englische Auffassung von der Prädestination. An die Stelle der christlichen Rechtfertigung tritt die bürgerliche, praktische, eudämonistische. Wem es wohl ergeht auf Erden, der ist gerecht. Die Unseligen und Verdammten sind die Armen. Eine Umkehrung der evangelischen Lehre von beispielloser Kühnheit und Flachheit. Franklin und Robinson. Taine sagt in seiner unvergleichlich plastischen Art über das damalige England: Ein Prediger ist hier nur ein Nationalökonom im Priesterkleide, der das Gewissen wie Mehl traktiert und die Laster wie Einfuhrverbote bekämpft. Dieser Typus erscheint im Leben am konzentriertesten verkörpert in dem Lesebuchhelden Benjamin Franklin, dem Schöpfer des Wortes »Time is money«, in der Literatur am komplettesten ausgestaltet in Daniel Defoe's »Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York«. Robinson ist der tüchtige Mensch, der sich in allen Situationen zu helfen weiß. Praktischer Nationalökonom, Politiker und Techniker und Deist, der an Gott glaubt, weil er dies ebenfalls als ziemlich praktisch erkannt hat. Es ist bezeichnend, was Defoe außer seinen mehr als 200 Büchern noch geschaffen hat. Er gründete die ersten Hagel- und Feuerversicherungsgesellschaften und Sparbanken. Der Extrakt seiner Philosophie findet sich in den Worten, mit denen der Vater Crusoe seinen Sohn auf die Reise entlässt. Der Mittelstand ist die Quelle aller Tugenden und Freuden. Friede und Überfluss sind in seinem Gefolge. Jedes anständige und wünschenswerte Vergnügen sehen wir an seine Lebensweise geknüpft. Auf diesem Wege fließt unser Dasein angenehm dahin, ohne Ermattung durch körperliche oder geistige Anstrengungen. Familienroman und Comédie larmoyante. Neben Defoe und Franklin trat Richardson, der Schöpfer des englischen Familienromans, der ebenfalls im Hauptberuf Ladenbesitzer war. Sein erfolgreichstes Werk, das über 4000 Seiten umfasst, führt den schönen Titel »Clarissa« oder die Geschichte eines jungen Mädchens, die wichtigsten Beziehungen des Familienlebens umfassend und insbesondere die Missfälle enthüllend, die daraus entstehen, wenn Eltern und Kinder in Heiratsangelegenheiten nicht vorsichtig sind. Ein anderer, ebenso berühmter Roman, gibt in der Überschrift eine Selbstcharakteristik, der nichts mehr hinzuzufügen ist. Pamela oder die belohnte Tugend, eine Reihe von Familienbriefen, geschrieben von einer schönen jungen Person an ihre Angehörigen und zu Druck gebracht, um die Grundsätze der Tugend und der Religion in den Geistern der Jugend beider Geschlechter zu fördern. Ein Werk mit wahrem Hintergrund und zugleich voll angenehmer Unterhaltung des Geistes durch vielfältige, merkwürdige und ergreifende Zwischenfälle und durchaus gereinigt von allen Bildern, die in allzu vielen nur zur Ergötzung verfassten Schriften das Herz entflammen, statt es zu bilden. Der Vater des bürgerlichen Trauerspiels, des noch süßlicheren und verlogeneren dramatischen Pendants zum Familienroman George Lillow, war Juwelier. Diese Gattung verbreitete sich rasch nach Frankreich als Comédie larmoyante, was die Anhänger mit rührend, die Gegner mit weinerlich übersetzten. Ihr erster Vertreter war Nivelle de la Chaussée, den die Schauspielerin Canot darauf hingewiesen hatte, dass mit sentimentalen Szenen beim Publikum mehr Glück zu machen sei als mit echt tragischen. Auch Voltaire, stets wachsam auf fremde Erfolge, betätigte sich alsbald in diesem Genre. Das erste deutsche Werk dieser Art waren Gellerts Zärtliche Schwestern. Nur Holberg, dem dänischen Molière, wie man ihn etwas überschwänglich genannt hat, gelang es, seinen Landsleuten ein Nationallustspiel, ein Nationaltheater und was noch mehr ist, einen Nationalspiegel zu schenken, indem sie sich, nicht übermäßig geschmeichelt, aber doch liebenswürdig karikiert, erkennen und betrachten konnten. Er war Schnelldichter, wie alle echten Komödientemperamente, daneben ein sehr fleißiger Journalist, Historiker und Popularphilosoph. Er begann als Wandergeiger und Bettelstudent, hatte jahrzehntelang die aufreibendsten Kämpfe mit zelotischen Pfaffen, unwissenden Philistern und gelehrten Eseln zu bestehen und endete als Grundbesitzer und Baron, zur damaligen Zeit für einen verachteten Schauspielschreiber und armseligen Hungerprofessor eine unerhörte Karriere. Aber seine verdiente Karriere hat er erst nach seinem Tode gemacht, als man zu erkennen begann, was man an seinen bis zur Ordinärheit kraftvollen und bis zur Banalität lebensvollen Stücken besaß. Bis zu den Tagen Andersens und Ibsens hat Skandinavien keinen so scharfen und reichen Wirklichkeitsbeobachter von so freier Souveränität und machtvoller Ironie mehr hervorgebracht. Die Wochenschriften. Das bedeutsamste literarische Ereignis für das erwachende Bürgertum war aber das Entstehen der englischen Wochenschriften. 1709 begründete Steele mit seinem Hauptmitarbeiter Addison den Tatler, dem 1711 der Spectator und 1713 der Guardian folgte. Das Programm dieser Revuen hat Addison mit den Worten ausgesprochen: Man hat von Sokrates gesagt, dass er die Philosophie vom Himmel herabgeholt habe, damit sie unter den Menschen wohne. Ich habe den Ehrgeiz, dass man von mir sage, er hat die Philosophie aus den Akademien und Schulen geholt, damit sie in den Clubs und Gesellschaften, am Teetisch und im Kaffeehaus, im Heim, im Kontor und in der Werkstatt Platz nehme. Sehr bald fand er überall Nachahmer. Der große Samuel Johnson edierte den Idler und den Rambler, der graziöse Lustspieldichter Marivaux den Spectateur Français und der Abbé Prévost, der Verfasser der Aventures du Chevalier de Crieux et de Manon Lescaut, in denen der englische Sittenroman ohne lästiges Moralisieren und mit echter Leidenschaft fortgebildet wird, war 7 Jahre lang Herausgeber der Zeitschrift Le Pour et le Contre. In Italien begründete der ältere Gozzi den Osservatore. Die erste deutsche Publikation dieser Art, die Diskurse der Malern, herausgegeben von Bodmer und Breitinger, erschien in der Schweiz. Ihr folgte 3 Jahre später der Patriot in Hamburg. Gottsched schrieb die vernünftigen Tadlerinnen und den Biedermann und eine dieser zahllosen Zeitschriften führte sogar den leicht misszuverstehenden Titel »Die Braut wöchentlich an das Licht gestellt«. Über Addison, der der unerreichte Klassiker dieses Genres geblieben ist, sagt Steele: Leben und Sitten werden von ihm nie idealisiert. Er bleibt immer streng bei der Natur und der Wirklichkeit. Ja, er kopiert so getreu, dass man kaum sagen kann, er erfinde. Er war in der Tat nicht mehr und nicht weniger als der geschickte und beflissene, banale und kunstreiche Salonfotograf seines Zeitalters, dem er ein stattliches, wohlassortiertes Porträtalbum schuf, ein ebenso wertvolles und ebenso wertloses, wie es alle derartigen Arbeiten zu allen Zeiten gewesen sind. Hogarth. Der Maler William Hogarth erzählte in Bildserien, satirisch, aber ohne eigentlichen Humor, den Lebenslauf einer Buhlerin, das Schicksal einer Modeehe, die Geschichte eines Wüstlings, das Los des Fleißes und der Faulheit. Seine Schilderungen waren in zahlreichen Kupferstichen verbreitet und somit nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Form eine Art malerischer Journalismus. Sie bilden daher scheinbar eine Art Gegenstück zu den Wochenschriften und moralischen Romanen. Aber in Wirklichkeit kann man diese beiden Erscheinungen gar nicht miteinander vergleichen, denn Hogarth ist Moralist und Didakt nur im Nebenamt, in erster Linie aber Künstler. Ein wirklichkeitstrunkener Schilderer, voll Wucht und Schärfe, ein Farbendichter von höchstem Geschmack und Geist. Er opferte in seinen Predigten nur der Zeit und er wäre größer ohne seine Philosophie. Richardson und Addison aber besaßen in ihrem bürgerlichen Moralpathos ihre stärkste Lebensquelle, von der ihr ganzes Schaffen gespeist wurde. Ohne dieses wären sie nicht größer, auch nicht kleiner, sondern überhaupt nicht. Sie wollten Maler sein und gelangten kaum bis zum Literaten. Hogarth wollte in sonderbarer Verkennung seiner Mission Literat sein und blieb trotzdem ein großer Maler. Die Dichter des Spleen. Indes hat in all dieser Nüchternheit doch auch der Einschlag von Spleen nicht gefehlt, der eine stete Ingredienz der englischen Seele bildet. Er ist verkörpert in der Gruft- und Gespensterpoesie. 1743 ließ Robert Blair das Gedicht »The Grave« erscheinen, das in suggestiven Blankversen Variationen über das Thema Tod, Sarg, Mitternacht, Grabesgrauen, Geisterschauer anschlug. Aus derselben Zeit stammen Edward Youngs »Night Thoughts on Life, Death and Immortality« und Thomas Gray's »Elegy Written in a Country Churchyard«, voll finsterer Beklemmungen und Gesichte und zugleich durchhaucht von dem ersten sanften Säuseln der Empfindsamkeit. Das Genie des Spleen aber ist, einsam in pathologischer Dämonie und grimassenhafter Überlebensgröße, Jonathan Swift, der Dechant von St. Patrick. Lieber Herr Dr. Braunwart, vielen herzlichen Dank zunächst fürs Lesen. Haben Sie zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ja, den habe ich tatsächlich. Das hat in Salzburg begonnen. Ich bin in Salzburg zur Schule gegangen. Die Schule lag gegenüber vom großen Festspielhaus. Und da habe ich mich gleich für Reinhardt zu interessieren begonnen, für Max Reinhardt. Und wenn man sich für Reinhardt interessiert, dann stolpert man ganz selbstverständlich auch über Egon Friedell. Nicht nur, dass er immer wieder von Reinhardt als Schauspieler eingesetzt wurde, er hat ja in Molière, Hoffmannsthal und Shaw-Stücken bei ihm Theater gespielt. Zum Beispiel diese berühmte Aufführung des Eingebildet Kranken auf Schloss Leopoldskron. Sondern es hat mich natürlich gleich interessiert, diese Kulturgeschichte der Neuzeit, deren Widmungsträger ja Max Reinhardt ist. Und als ich dann zum Studium nach Wien kam, hatte ich eine Kollegin, sie heißt Regine Kretschi, und sie war so großzügig, mir ihr Exemplar der Kulturgeschichte der Neuzeit zu borgen und mir zu erlauben, mit dem Bleistift zu lesen. Also ich durfte Unterstreichungen und Anmerkungen machen, und das habe ich wirklich mit großer Begeisterung getan und habe das Buch in einem Happ verschlungen. Also es hat mich sehr fasziniert. Ich glaube, einem jungen Menschen am Beginn des Studiums ist gerade diese subjektive und ganz und gar eigenständige Art des Philosophierens und des Zusammensuchens aus allen Richtungen sehr gemäß, und das gefällt ihm, und dass man da nicht in eine Methode gepresst wird, sondern dass das eben sehr pulsiert. Natürlich im Laufe der Jahre wird man dann gegen einzelne Positionen Friedels auch kritischer, das ist selbstverständlich so, aber das enorme Panorama, das er aufmacht, das ist, glaube ich, unübertroffen. Also da hat er keinen Nachfolger gefunden. Ich darf Sie outen als den, Informationsbeschaffer, dem wir die Information eben verdanken, wie Friedell auf die Barocke kam, oder besser gesagt, dass er das sehr im Stil seiner Zeit geschrieben hat, dass das gar nichts Außergewöhnliches war, ja. Zu der Zeit. Ja. Also da bei diesem Beleg suchen hat uns enorm geholfen, das Korpus, das Austrian Academy Corpus, das hier in der Akademie der Wissenschaften in den letzten Jahren entstanden ist, also eine große digitale Textsammlung, die es eben möglich macht, nach Begriffen und ihrem Kontext punktuell zu suchen. Und das ist ein Textbestand, der von 1848 bis 1989 reicht, also einen großen Zeitraum umfasst und auch viele Gattungen umfasst. Und das war natürlich eine erstklassige Auskunftsquelle für diese Suche. Ich wollte schon fragen, aus welcher Datenbank die Abfrage gestammt hat. Bis 1989 wird das nicht weiter verfolgt? Naja, wir mussten uns auf eine gewisse Grenze festlegen, einfach um nicht auszuufern. Aber ich meine, das kann natürlich nach allen Richtungen ausgebaut werden und wird das auch sicher. Sie sind Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften. Das ist ja auch eine Institution mit einem sehr umfassenden, ganzheitlichen Ansatz, wenn ich recht verstehe. Das stimmt, ja. Eine akademische Republik. Es können die verschiedensten Forschungsgebiete behandelt werden, und es werden eben außeruniversitär auch einzelne Forschungsprojekte sehr intensiv beackert. Ich kann nur sagen, eine Edition wie unsere des Schnitzer-Tagebuchs, die 25 Jahre gedauert hat, 10 Bände umfasst, hätte wahrscheinlich von einem Universitätsinstitut gar nicht geleistet werden können. Also das sind Aufgaben, die, glaube ich, nur eine Akademie leisten kann. Frage in eigener Sache, gibt es doch Projekte hinsichtlich Egon Friedell? Da ist mir nichts darüber bekannt. Das müsste man wahrscheinlich einen Kulturwissenschaftler fragen, das ist nicht unser Fach. Auch von den Germanisten, die an der Akademie beheimatet sind, ist mir kein derartiges Projekt bekannt, nein. Friedell erwähnt in seinem Vorwort den schon angesprochenen sehr subjektiven Zugang. Wie geht es Ihnen mit diesen doch heute teilweise nicht ganz dem Stil der Zeit und dem Ton der Zeit entsprechenden Ansichten und Herangehensweisen? Also das ist eine Frage nach der Sprache und nach dem Stil. Das hat mir nie Probleme bereitet. Ich finde das genau reizvoll. Wir sind von so viel klischierter Sprache umgeben, dass es mich besonders freut, wenn ich so einen originellen Autor lesen kann und darf und auch auf Wörter stoße, die wir vielleicht gar nicht mehr so gut kennen. Dann sind das Widerhaken und die fordern einen ja dazu heraus, das ein bisschen zu vertiefen. Also ich kann mich erinnern, dass er zum Beispiel den Samumisten immer wieder verwendet. Und Samumist ist etwas, was uns heute überhaupt nichts mehr sagt, aber was offenbar jemand war, der nur heißen Wind, also Samum, abgesondert hat. Und derlei recht witzige und mit einer Vielzahl von Konnotationen versehene Wörter hat der Friedel ja immer wieder verwendet. Mag sein, dass das damals überhaupt präsenter war. Meines Wissens gab es ja sogar eine Zigarettenpapiermarke, Namens. Ich meine das jetzt nicht nur auf stilistischer Ebene, sondern auch auf inhaltlicher Ebene. Also gerade in unserer Zeit der politischen Korrektheit, rückübersetzt, stößt man da ja manchmal auf Formulierungen, wo man sich denkt, das würde ich heute nicht mehr so schreiben wollen, wenn ich Friedel gewesen wäre. Naja, Sie sprechen da zum Beispiel an, was Ulrich Weinzel in seinem ganz ausgezeichneten Nachwort zu dieser Neuausgabe der Kulturgeschichte der Neuzeit ja herausschält, dass da schon viele antisemitische Untertöne zu lesen sind. Und das ist für uns heute natürlich problematisch, das ist klar. Aber das ist nicht zu trennen von der Zeit. Und das hat Friedel ja gegen Ende seines Lebens wohl auch relativiert. Also als er den aufkommenden Nationalsozialismus miterlebt hat, hat er da vieles auch abgeschwächt. Aber er ist eben ganz stark christlich orientiert. Seine Christusverehrung, nicht umsonst ja auch das Christusdrama, das am Burgtheater aufgeführt wurde, die bringt ihn da offenbar auf zu einer Ablehnung des Judentums. Die Judas-Tragödie. Von der er selbst gesagt hat, dass, ich glaube, zwei Burgtheaterdirektoren gehen mussten, weil sie sie nicht spielten und der dritte, weil er sie gespielt hat. Sie ist, glaube ich, 7-mal aufgeführt worden, also ein großer Publikumserfolg war es nicht. Nein, trotz prominenter Besetzung. Ich glaube, Raoul Aslan eine der wesentlichen Rollen verkörpert. Haben Sie sich in der Zeit, seit Sie das Buch kennengelernt haben, die Kulturgeschichte der Neuzeit, immer wieder damit beschäftigt oder ist Ihnen wieder begegnet oder war da jetzt eine lange... Da war eine große Lücke. Ich habe mich mit anderen Texten von Friedel beschäftigt, vor allem eben Feuilletons und Theaterkritiken und Kabaretttexte. Die Kulturgeschichte habe ich jetzt erst wieder zur Hand genommen, aber gleich wieder mit großer Begeisterung bin ich drin hängen geblieben, muss ich sagen. Ein Urteil, das Schnitzler im Tagebuch über Friedel äußert, der Mann hat Herz und Verstand. Ich finde, das kann man auch über das Buch sagen, das hat auch Herz und Verstand. Wissen Sie was über das Verhältnis Friedel-Schnitz? Eine große Verehrung von Seiten Friedels, eine Sympathie von Seiten Schnitzlers. Er hat oftmals ein bisschen das allzu oberflächlich Witzelnde in der Konversation bemängelt. War offenbar dem Schnitzler ein bisschen zu, also da kommen so Begriffe wie spassettelhaft vor und Geistreichelei. Das hat er zu nah am Feuilletonismus gesehen wahrscheinlich, aber den Autor hat er durchaus respektiert. Also das ist mehr der persönliche Umgang, der da im Tagebuch immer wieder charakterisiert wird. Und glaube ich auch die großen Mengen Alkohol, die da geflossen sind, die haben dem Schnitzler auch Probleme bereitet. Friedel schätzt sehr hoch Hermann Bahr. Das ist ein Autor, der jetzt im Verhältnis zu Schnitzler heute ein bisschen als verstaubt gilt. Naja, der Bahr war eben wirklich ein Trendsetter. Der hat immer alles gleich ganz früh gespürt, was sich jetzt entwickeln wird. Er hat viel von seinen Reisen mitgebracht und war ein Motor. Der Schnitzler hat ihn merkwürdigerweise auch recht gern gehabt. Er war beispielsweise einer der wenigen, mit denen er per Du war. Das ist schon ein Charakteristikum. Und sie kannten sich ja wirklich von ganz frühen Zeiten, also von Jung Wien her. Und die Wertschätzung ist, glaube ich, mehr dem literarischen Propagandisten geschuldet. Also Bahr als Macher, nicht so sehr als dem Autor Bahr. Das muss man schon sagen. Nicht so sehr vielleicht dem Bühnenautor Bahr, aber dem Autor des Wien-Buchs. Ja, das ist richtig, ja. Glaube ich, heute eher vergessen ist. Kennen Sie das Werk? Ja, das kenne ich, ja. Auch da, das sind natürlich zeitverhaftete Feuilletons. Also das sind vielleicht für eine Mentalitätsgeschichte kann man das heranziehen und kann interessante Aspekte daran sehen, aber es ist vieles auch Mode, absolut. Sehr geschätzt hat Frendell auch einen Namen, der überhaupt mit seiner Biografie eng verknüpft ist, Peter Altenberg. Ja, das hat ihn ja auch sehr mit Karl Kraus verbunden, diese große Verehrung für Altenberg. Eine der umstrittensten Figuren eigentlich der damaligen Literaturszene. Ja, auch da kann ich wieder nur mit dem Urteil Schnitzlers eigentlich antworten, der auch den Altenberg sehr früh kannte und sehr geschätzt hat, der nebenbei gesagt wohl den Kontakt zu S. Fischer hergestellt hat zwischen Altenberg und dem Verlag, aber in seinem nachgelassenen Drama das Wort ja dann auch auf die Problematik der Person Altenbergs sehr deutlich zu sprechen kommt. Es gibt da ein wunderschönes Zitat. Altenberg hat Schnitzler gegenüber bemängelt, ja, Sie dürfen doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, woraufhin Schnitzler sagt, also gut, dann bellen wir. Soll sagen, das hohe Verantwortungsgefühl der Sprache gegenüber eben nicht ein leichtfertiger Umgang. Und das ist genau der Vorwurf, den Schnitzler Altenberg macht, dass er eben doch sehr verantwortungslos gehandelt hat in vielen Fällen. Friedel zählt zum Kreis von Literaten, die heute gerne als Kaffeehausliteraten bezeichnet werden. Wie geht es Ihnen mit dieser Bezeichnung? Ist das ein zutreffender Begriff? Naja, es hat sich vieles im Kaffeehaus abgespielt. Wahrscheinlich haben Sie tatsächlich geschrieben, entworfen, Fahnen korrigiert, sich ausgetauscht über das, was Sie jetzt gerade geschrieben haben. Insofern ist das kein abwertender Begriff. Das ist, glaube ich, einfach eine Ortsbezeichnung. Und dass von Altenberg ja zu Zeiten im Kirchner Literaturkalender das Café Zentral als Adresse angegeben war, ist ja auch sehr bezeichnend. Eva Blimling hat in der letzten Sendung gemeint, dass der Begriff auch etwas Verniedlichendes mit sich bringen würde. Sehen Sie das auch so? Nein, das ist für meine Ohren ist das nicht verniedlichend. Das ist eine Kultur, das war eine Kultur, die halt wahrscheinlich eine Art von Kommunikation bedeutet hat. Man muss sich ja auch vorstellen, wie haben die Leute gewohnt oder die Kommunikationsmittel waren ja nicht so wie wir heute, dass wir uns E-Mails schicken können oder dass die Handys ständig parat sind. Also man hat eben einen gewissen Treffpunkt gehabt, wo man wusste, den treffe ich dort und mit dem kann ich mich austauschen. Auf der anderen Seite war es aber, glaube ich, schon ein bisschen so, dass viele Menschen ins Kaffeehaus gingen, weil man sich damals daheim im Winter zum Beispiel die Heizung nicht ganz leisten richtig, konnte. Natürlich, ja. Also. Ganz bestimmt. Und man konnte viele Zeitungen lesen, die man nicht kaufen musste. Auch das Schach hat eine große Rolle gespielt. Ich glaube, das ist eben wirklich eine Zeiterscheinung gewesen, ganz bestimmt. War das Kaffeehaus so etwas wie ein Dorfplatz im städtischen Ambiente der damaligen Zeit? Das ist ein guter Vergleich, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Wie war Friedel in seinem Umfeld, also einerseits der Wiener Kultur- und Wissenschaftsszene verankert? Er hat, glaube ich, zwei Seiten gehabt. Er hat diese sehr extrovertierte gehabt, aber er war ja auch sehr zurückgezogen. Er hat zum Beispiel dieses Häuschen in Tirol gehabt und er hat durch seinen Kontakt mit der Genia Schwarzwald, mit der Schwarzwaldschule, ja auch immer wieder am Grundlsee seine Zeit zugebracht. Ich glaube, er hatte eine gewisse Naturliebe. Er hat unglaublich Tiere geliebt, also seine Hundeliebe ist legendär. Und das, was ich damit sagen will, ist einerseits sehr mit Gesellschaft verbunden und verknüpft, aber andererseits sich auch immer sehr zurückgezogen und alleine gelebt und gelesen. Ja, soweit ich weiß, hat er Also ich weiß es von ihm selber eigentlich. Es gibt ein Feuilleton von ihm, wo er eben sagt, er ist jetzt gefragt worden, er soll Leitlinien für Lebenshaltungen zusammenschreiben, und das tut er dann auch und sagt, ganz wichtig ist die Einteilung. Und er nimmt sich vor, ob er an diesem Tag jetzt aus dem Haus geht oder ob er Besuch empfängt oder nicht. Also ganz diszipliniert. Ja. Und in Berichten von Zeitgenossen kann man lesen, dass er sehr ruppig werden konnte, wenn ihn irgendetwas gezwungen hat, dieses Vorhaben dann umzustoßen. Zu durchbrechen, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Anders ist das ja auch gar nicht denkbar, dass dieses Riesenwerk zustande kommt. Das ist nur einer großen Schreib- und Arbeitsdisziplin zu verdanken. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Mein heutiger Sendungsgast war Peter Michael Braunwart. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 12. August 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.